Süße kleine Engel, deine ärmchen Bengel sind mir viel zu weich. Deines Busens Ballen steigen bald und fallen meiner Spindel gleich, meiner Spindel gleich. Sieh dir, liebe Schraube, presset holde Taube mich in dein Format. Gleich die Klopfholz klappert mir das Herz und pappert früh von dir und spart. Früh von dir und spart. Rein von schwarzem Makel zeig ich den Tenakel meines Herzens dir. Alle Schiffe füllet dein Bild, es enthüllet dich nur das Papier, dich nur das Papier. Und mit Kanonlettern stehst auf allen Blättern du im Schöndruck da. Wenn dich's doch erfeuchte, jeden Morgen feuchte ich mit Tränen, ja, ich mit Tränen, ja. Seh ich künft'ge Messe unter meiner Presse dich als Manuskript. Druck dich nicht als Küsse, diese Lettern wisse, kennt nur dir da liebt, kennt nur dir da liebt.